Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Klopfzeichen. Ich hatte schon eine ganze Menge seltsamer Gestalten in meinem Büro erlebt. Aber diese beiden waren eine ganz spezielle Nummer. Die junge Frau hatte sich die Haare in einer seltsamen Formation hochgebunden. Und der junge Mann, der neben ihr saß, sprach kein Wort und trommelte nur ständig mit seinen Fingern auf meinem Schreibtisch herum. Ich heiße Fischer. Das ist mein Freund, er heißt Sprecher. Womit die alte Weisheit »Nomen est omen« wohl endgültig widerlegt wäre. Wie bitte? Ach, nichts. Ihr Freund scheint nicht sehr gesprächig zu sein. Er schweigt und ich finde das ganz toll. Dann ergänzen Sie sich ja prächtig. Und ich würde da wohl nur stören. Nein, ich brauche Sie. Soll ich Ihnen gegen ein Honorar vorsprechen oder was? Mein Freund schweigt, weil er das für eine gute Sache tut. Hoffentlich kriegt die gute Sache das auch mit. Er schweigt für die Erhaltung des Regenwaldes. Da werden sich aber die Bäume darüber freuen. Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam gegen das Ozonloch gehustet. Das war ganz schön anstrengend. Das kann ich gut nachvollziehen. Schließlich trinke ich seit Jahren für die Erhaltung der freien Marktwirtschaft. Und ich bin nicht der Erste, der seine Leber für die Weltwirtschaft opfert. Dann sind Sie auch von der Kraft der Symbolik überzeugt? Ja, ich glaube zum Beispiel fest an die Symbolik von Banknoten. Schon gut. Ich werde Sie gut bezahlen. Ich brauche Unterstützung. Soll ich mich etwa mit Ihrem Freund solidarisieren und ebenfalls schweigen? Ich glaube kaum, dass der Regenwald an meinem Schweigen interessiert ist. Es geht um meinen Ex-Freund. Herr Sprecher legte ein Klopfsolo hin und beruhigte sich nur langsam wieder. Es schien fast so, als hätte der Ex-Freund seiner Freundin etwas mit der Vernichtung des Regenwaldes zu tun. Ich habe bei meinem Ex-Freund Schulden und er verlangt nun, dass ich ihm das Geld sofort zurückzahle. Hat er Ihnen gedroht? Nicht direkt, aber er ist jähzornig. Einer der Gründe, weshalb ich ihn verlassen habe. Und was soll ich tun? Mit ihm reden? Nein. Ich bin heute Nachmittag mit ihm verabredet, in seiner Wohnung. Ich weiß nicht, was er von mir will. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm das Geld nur in Raten zurückzahlen kann. Aber er möchte mich unbedingt sehen. Ich verstehe immer noch nicht ganz, welchen Part ich bei der Szene übernehmen soll. Ich möchte, dass Sie draußen vor der Wohnung auf mich warten und notfalls eingreifen, wenn er gewalttätig wird. Und was ist mit Ihrem neuen Freund? Er hat doch auch ganz schöne Muskeln. Er ist gegen Gewalt. Der Trommler ging mir langsam auf die Nerven. Ich machte es kurz und nahm den Auftrag an. Bis zu der Verabredung hatte ich noch ein paar Stunden Zeit. Ich spazierte ein wenig herum und machte einen kleinen Rundgang durch das städtische Kunsthaus. Dann war es soweit. Ich traf Frau Fischer im Treppenhaus des fraglichen Hauses. Ich gehe jetzt rauf. Wenn ich in 15 Minuten nicht wieder rauskomme, klingeln Sie, okay? Meinetwegen. Das ist für Sie doch leicht verdientes Geld. Da könnten Sie ein wenig freundlicher zu mir sein. Freundlich sein setze ich aber auf die Spesenrechnung. Dann lassen Sie es bleiben. Zugegeben, ich war nicht gerade froh gelaunt, aber an unsereins werden oft die seltsamsten Ansprüche gestellt. Mir jedenfalls war nicht bekannt, dass man beispielsweise von einem Chirurgen erwartete, dass er bei der Operation lächelte. Nicht einmal das Servicepersonal ist heutzutage freundlich. Weshalb erwartet man dann ausgerechnet von Privatdetektiven, dass sie stets mit einem Lächeln auf den Lippen durch ihre Fälle eilten? Während ich mir so meine Gedanken machte, erschien Frau Fischer wieder. Sie sah enttäuscht aus. Nichts. Er öffnet nicht. Vielleicht hat er Sie gesehen. Na, hören Sie mal, ich bin doch nicht bescheuert. Mich sieht man nicht und mich hört man nicht, wenn ich Wert darauf lege. Egal, er öffnet nicht. Halt! Stehen bleiben! Maloney, was für ein Bild. Ist das Ihre Tochter? Sehe ich etwa so aus? Auch ich möchte mich formell distanzieren. Reden Sie nicht so geschwollen daher, Maloney. Haben Sie uns angerufen? Ich? Nein, ich vergesse doch ständig Ihre Nummer. Was will der Kerl? Polizei, junge Dame. Hier im Haus soll sich ein Mann erhängt haben. Wie heißt der Mann? Keine Ahnung. Er soll unten im Keller hängen. Ein anonymer Anruf. Wir gingen runter in den Keller. Der anonyme Anrufer hatte nicht gelogen. In einem Kellerabteil hing tatsächlich ein Toter. Meine Klientin rang ein wenig nach Luft. Dann erfuhr ich von ihr, dass der Tote ihr Ex-Freund war. Der Polizist holte per Funk noch einige Kollegen. Ich stand herum und wartete. Als der Polizist mich fragte, was ich nun zu tun gedenke, tat ich, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich blieb noch eine Weile stehen. Eigentlich war der Fall für mich erledigt. Frau Fischer zahlte mir ein ansprechendes Honorar und ich hätte mich wieder anderen Dingen zuwenden können. Doch ich hatte wieder einmal kein gutes Gefühl und ungute Gefühle treiben einen oft an ungute Orte. Sie trauen wohl keiner Leiche über den Weg, Maloney. Weshalb sollte ich einer Leiche trauen, wenn man heutzutage kaum noch einem lebenden Menschen trauen kann? Da haben Sie auch wieder recht, Maloney. Ich vertraue nur unseren Leuten vom wissenschaftlichen Dienst. Bei denen geht nichts mehr durch die Maschen. Die werden eines Tages noch ein Staubkorn des Mordes überführen. Und was haben Ihre Wissenschaftler bei dem Erhängten ermittelt? Ein Staubkorn oder ein Selbstmord? Das war kein Selbstmord, Maloney. Mord? Nun, wir hatten zunächst noch einen Unfall für möglich gehalten, aber so wie der Mann dahing, mussten wir das schließlich ausschließen. Ein Unfall? Wie konnten Sie bloß auf die Schnapsidee kommen? Ach, wissen Sie, die jungen Leute hängen sich heute schon Seile um die Brust, um dann von Brücken zu springen. Wieso sollte da nicht mal einer das Seil zu hoch oben festbinden? Es war also Mord. Ja, der Mann hatte Verletzungen am Körper. Eine gebrochene Rippe und Prellungen am ganzen Körper. Vermutlich hatte im Keller ein Kampf stattgefunden. Ein Kampf? Hat das niemand gehört im Haus? Offenbar nicht. Aber ein Mann hat bei uns ausgesagt, dass er einen ihm Unbekannten im Treppenhaus gesehen habe. Der Mann habe einen ziemlich verstörten Eindruck hinterlassen. Der Zeuge habe ihn angesprochen, aber der junge Mann habe geschwiegen. Geschwiegen? Ja, geschwiegen. Wie heißt der Zeuge? Eigentlich geht Sie das nichts an, Maloney. Schon gut. Ich kann auch im ganzen Haus klingeln und mich im Namen der Polizei unbeliebt machen. Wicht. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Nicht von Ihnen. Der Zeuge heißt Wicht. Aber täuschen Sie sich nicht. Der Mann wiegt mindestens 3 Tonnen. Ich machte mich auf allerlei gefasst. Er füllte tatsächlich die Türumrandung. Nachdem ich mich vorgestellt hatte, wuchtete er seinen massigen Körper zu einem riesigen Sessel und ließ sich mit viel Getöse darin nieder. Der Sessel war hervorragend gebaut. Er hielt dem Körper des Mannes mühelos stand. Ja, ich habe diesen jungen Mann gesehen. Ein unsympathischer Kerl. Diese Jungen grüßen nicht einmal mehr und dieser Blick unter uns. Herr Maloney, ich hätte dem Kerl am liebsten eins in die Fresse gehauen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie selber auch nicht gerade von allen geliebt werden. Nur zu, ich bin ein Kotzbrocken. Aber was soll's? Wenn ich Ihnen sage, dass ich mein Leben lang immer nur beschissen wurde, dann denken Sie, der Kerl ersäuft sich gleich in Selbstmitleid. Aber es ist so, Maloney. Ich habe es satt. Hier, sehen Sie sich meinen Körper an. Vielleicht werde ich eines Tages platzen. Und wissen Sie was, Maloney? Ich freue mich darauf. Mir kommen gleich die Tränen. Da sind mir Idioten, die für den Regenwald schweigen, noch einiges lieber. Apropos Regenwald, dieser junge Kerl, den ich im Treppenhaus gesehen habe, der trug so einen Sticker an der Jacke. Rettet den Regenwald oder so etwas Ähnliches. Hat er mit den Fingern getrommelt? Nein, eine Trommel hattet ihr nicht dabei. Regenwald. Was kümmert mich das? Diese grünen Aktivisten wollen mir doch nur mein Geld aus der Tasche ziehen. Schade, dass man sie nicht gegen 3 Tonnen Regenwald eintauschen kann, Herr Wicht. Sie sind wohl auch einer dieser Umweltaktivisten, Wenn ich in einem Auto noch Platz hätte, würde ich heute erst recht unnütz herumfahren. Der Mann stemmte seinen Fleischberg aus dem Sessel und geleitete mich zur Türe. Ich besuchte meine Klientin und überredete sie, mit ihrem schweigsamen Freund einen Besuch bei dem dicken Herrn Wicht zu machen. Sie war nicht gerade begeistert. Was soll das? Weshalb wollten Sie, dass mein Freund mitkommt? Sie sehen doch, dass er nervös ist. Wenn Sie so weitermachen, wird er ihretwegen noch sein Schweigegelöbnis brechen. Das wird er früher oder später sowieso brechen. Was ist los? Sie schon wieder? Ja, ich schon wieder. Ist das der junge Mann, den Sie im Treppenhaus gesehen haben? Ja. Und jetzt möchte ich meine Ruhe haben. Was ist los? Tut mir leid, aber Ihr Freund steht unter Mordverdacht. Eugen? Sag doch etwas, Eugen. Hör endlich mit diesem bescheuerten Schweigen auf. Ist das eine Emanze? Ja, passen Sie auf, sie wird Ihnen gleich Ihr Ding abbeißen, falls Sie es findet. Ich finde das gar nicht komisch. Eugen, hör sofort auf zu schweigen. Lassen Sie ihn doch. Im Knast lebt es sich besser, wenn man schweigt. Und er schwieg weiter, auch dann noch, als ihn die Polizei abführte. Frau Fischer engagierte mich sofort wieder, um den wahren Täter zu finden. Ich wusste nicht so recht, was ich davon halten sollte. Wenn Herr Sprecher tatsächlich unschuldig war, dann war er ein sturer Bock erster Güte. Ich zog mich für eine Weile in mein Büro zurück und dachte ein wenig nach. Es kam nichts Gescheites dabei heraus. Ich versuchte, einige Informationen über den Toten zusammenzutragen. Das war schwieriger, als ich mir das vorgestellt hatte. Und wo ich auch suchte, ich fand keinerlei Hinweise darauf, dass jemand ein Motiv für einen Mord haben könnte. Auch bei der Polizei konnte man mir nicht weiterhelfen. Den kriegen wir schon, Maloney. Sprecher heißt der Mann und schweigt die ganze Zeit. Dass ich nicht lache, Maloney. Der denkt, sein Schweigen schütze ihn davor, sich zu verraten, aber wir werden ihn schon überführen, Maloney. Und wenn er es nicht war? Außer der Zeugenaussage liegt nichts gegen ihn vor. Der Tote war der Ex-Freund seiner Geliebten. Und sie hatte Schulden bei ihm. Und sie hatte Angst vor ihm. Vielleicht wollte er ihr diese Angst aus dem Weg schaffen. Scheint mir als Motiv zu wenig stark. Und dieser Sprecher ist doch harmlos. Ein Idealist. Ein bisschen naiv, das ist alles. Das ist nicht alles, Maloney. Dieser Kerl ist Schauspieler. Oder er wollte es zumindest einmal werden. Herr Schweiger ist wohl seine große Traumrolle, aber wir kriegen ihn schon. Der Schweiger, der Sprecher hieß, tat mir beinahe ein wenig leid. Ich besuchte meine Klientin, die unruhig in ihrer Wohnung auf und ab ging. Ich sagte ihr, dass mir das mindestens so auf den Wecker gehe wie das ewige Trommeln ihres Freundes. Sie setzte sich und wir unterhielten uns. Es gibt nur eine Möglichkeit. Dieser Nachbar hat meinen Ex umgebracht. Und weshalb sollte er das tun? Dieser Kerl ist doch zu allem fähig. Er hasst sich und alle anderen. Aber weshalb sollte er ausgerechnet ihren Ex-Freund umbringen? Keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass Eugen nichts damit zu tun hat. Eugen ist gegen Gewalt. Das muss nichts bedeuten. Seine Motive zur Rettung des Regenwaldes mögen ja edel sein. Aber haben Sie nicht auch manchmal den Verdacht, dass Ihr Eugen nicht ganz richtig tickt? Gut, ihr übertreibt ein wenig mit diesem Schweigen. Bei ihm läuft eben alles über diese symbolischen Gesten ab. Zugegeben, das ist manchmal lächerlich und nervend. Aber er macht sich wenigstens Gedanken. Schauen Sie sich doch die anderen Typen an. Denen ist doch völlig egal, was sonst noch auf und mit dieser Welt geschieht. Da hatte sie auch wieder recht. Vor allem, wenn ich an Leute wie Herrn Wicht dachte. Es brauchte 2 Whiskys und auch sonst noch einiges an Überwindung, um noch einmal dem dicken Mann gegenüberzustehen. Es dauerte wieder eine Weile, bis er sich in den Sessel gesetzt hatte und ansprechbar war. Sie möchten also wissen, ob ich den Kerl umgebracht habe? Genau. Es kommt nämlich selten vor, dass Zeugen ein so einwandfreies Gedächtnis haben. Das kann ich Ihnen erklären, Maloney. Ich gehe nicht mehr aus diesem Haus hier raus. Zu anstrengend. Ich lasse für mich einkaufen und schaue fern. Da ist jedes unbekannte Gesicht im Treppenhaus ein Ereignis. Wenn auch ein zweifelhaftes. Ihnen macht es offensichtlich Spaß, wenn ein Unschuldiger im Knast sitzt. Unschuldig? Ha, was für ein Wort! All die Leute, die mich reingelegt haben, mein ganzes beschissenes Leben lang, die sind auch alle unschuldig. Jeder, Maloney, jeder hat irgendwann etwas verbrochen, das eine Gefängnisstrafe rechtfertigt. Und weshalb gehen Sie dann nicht freiwillig in den Knast? Praktische Gründe, Maloney. Bei der mageren Gefängniskost würde ich hungern müssen. Ein unangenehmer Gedanke. Das war auch sein Schlusswort. Er wies mir mit der Hand den Weg zur Tür und schnaubte unruhig vor sich hin. Ich verließ wütend die Wohnung, als ich ein weinendes Kind hörte. Das ist schon gut, das muss sein. Du kriegst dein Tonbandgerät wieder. Ehrenwort, so wahr ich Polizist bin. Klauen Sie jetzt schon bei Kindern? Oder sind das Ihre neuen Ermittlungsmethoden? Ach, Maloney, man hat es nicht leicht, nicht wahr? Aber die Mutter dieses Kindes hat uns angerufen. Hier auf diesem Tonband ist der Mord verewigt, Maloney. Das klingt dramatisch. Ist es auch. Das Kind war nämlich im Keller. Es spielt dort gerne, sagt die Mutter, ein richtiges Kellerkind. Und es hatte ein altes Kassettengerät dabei mit einem eingebauten Mikrofon. Und es hat den Kampf im Keller mitgeschnitten. Ist doch toll. In der Tat, darf ich mir das Band anhören? Meinetwegen, aber viel ist nicht zu hören. Einige dumpfe Geräusche, kein Schrei, nichts. Der Mann war offenbar schon bewusstlos, als das Kind die Aufnahme startete. Machen Sie es nicht so spannend. Jetzt sei mal ruhig. Jetzt haben wir mal Schluss. Leider nichts von Bedeutung. Ich werde das Gerät dennoch zu den Beweismitteln legen. Ich hatte mehr gehört als er. Ich hatte schließlich auch schon mehrfach das zweifelhafte Vergnügen, Herrn Sprecher beim Schweigen bzw. beim Fingertrommeln zuzuhören. Ich ließ meine Klientin in mein Büro kommen. Ich verstehe das nicht. Weshalb hat er das getan? Tatsache ist wohl, dass er es getan hat. Früher oder später wird er sein Schweigen brechen. Vermutlich hat er es für Sie getan. Unsinn. Weshalb müssen Männer immer gleich durchdrehen? Und was hat er dort im Keller zu suchen? Vielleicht war Ihr Ex-Freund gerade im Keller und Ihr neuer Freund hörte ihn. Egal, irgendwann wird er gestehen und dann löst sich auch dieses Rätsel. Dabei wollten wir gemeinsam nach Südamerika, den Regenwald besuchen, solange es ihn noch gibt. Sie gab mir den Rest meines Honorares, das ich am nächsten Tag an Greenpeace überwies. Einige Monate später sah ich Herrn Wicht wieder, den dicken Mann mit den unausstehlichen Ansichten. Er lächelte von einer Anzeige in einer Tageszeitung. In dieser Anzeige stand, dass Herr Wicht in nur 2 Monaten 70 Kilo verloren hatte. Und tatsächlich sah der Mann viel schlanker aus. Ob er aber in diesen 2 Monaten auch seinen üblen Charakter verloren hatte, stand nicht in der Anzeige. Ich hatte auch keine Lust, ihn danach zu fragen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich schmiss die Zeitung in den Müll zu all den anderen wichtigen und weniger wichtigen Nachrichten aus der großen, weiten Welt menschlicher Unzulänglichkeiten.